Dorf ganz schlicht glänzen viele weiße Kreuze im Sonnenlicht. Komm jemand, der hier Blumen bringt, nirgendwo ein Trauermarsch erklingt. Geh durch die Reihen, lies die Namen, wer sie waren und woher sie kamen. Der Jüngste war erst 17 Jahre alt. Ein weißes Kreuz in diesem Kreuzewald. Und heute beleidigt man ihren Namen. Rebsbar und Herr, die sauberen Herren. Wir müssen uns dagegen wehren. Denn unsere Toten, die können sich nicht mehr wehren. Voll ans Gewehr gegen Rebsbar und Herr. Voll ans Gewehr gegen Rebsbar und Herr. Gefälschte Bilder, getürkte Texte. Ohne Zeit und ohne Ort. Die ganze Welt entlarvt die Lügen. Auch die Lügner, sie fahren fort. Voll ans Gewehr gegen Rebsbar und Herr. Voll ans Gewehr gegen Rebsbar und Herr. Die zwei Schweine sind am Leben. Voll ans Gewehr gegen Rebsbau und Heer. Voll ans Gewehr gegen Rebsbau und Heer.